gnädige Frau. Ich komme... Zur ungelegenen Zeit, Flora. Um Rechnung zu legen. Habe ich ja nicht gesagt, dass ich sie wieder behalte? Ja, aber ich meine, es ist zwar noch nicht gewiss, aber es könnte vielleicht sein, dass ich in die Stadt heirate. Also warum soll ich es geheim halten? Da muss sie Titus... Was? In Perdinet. Wie vielen hast du denn des Heiraten versprochen in der Desperation? Versprochen? Da gar keiner. Übrigens, das ist Nebensache. Heirat, wenn du willst, du bist Universalerbe. Musititus! Was ist denn das? Ich bitte um Verzeihung. Was hat denn diese Person hier zu suchen? Den Musititus. Die Frau Gärtnerin hat geschafft. Die ist ja hier. Richtig, na dann kannst du es ja selber sagen. Was denn? Nix. Sie winkt mir ja, dass ich nichts sagen soll. Also heraus jetzt mit der Sprache. Na, solange die Frau Gärtnerin dort so winkt, kann ich nicht reden. Das werde ich mir verbieten. Also, was ist's? Die Frau Gärtnerin hat den Blutzerkern gesagt und der Blutzerkern hat mir den Auftrag gegeben. Na was denn? Der Musititus soll die Perücken zurückgeben. Was für eine Perücken? Diese da. Ja, was wäre denn das? Du Bursch, du! Verdammt, jetzt ist alles verloren. Ruhig. Sie haben sich einen etwas albernen Scherz mit Ihrem würdigen Herrn Onkel erlaubt. Sie werden aber doch nicht glauben, dass er sich wirklich äffen ließe. Er müsste ja der dümmste Mensch unter der Sonne sein, wenn er die plumpe Täuschung nicht augenblicklich gemerkt hätte. Aber als Mann von Geist und Verstand... Hat er gleich alles durchschaut und nur mich aufsitzen lassen. Ist's nicht so, Herr Spund? Ja, freilich. Freilich habe ich alles durchschaut. Monsieur Titus, an Ihnen ist es jetzt, seine Vergebung zu erflehen. Lieber Titus, dass Ihnen der geistreiche Mann der Haare wegen die Erbschaft nicht entziehen wird, dürfen Sie mit Zuversicht hoffen. Nicht wahr, Herr Spund? Freilich. Dass ich aber auf die Erbschaft freiwillig Verzicht leiste, das werden Sie nicht hoffen, Frau Constantia. Mein guter Herr Vetter kauft mir ein Geschäft, mehr verlange ich mir nicht. Und dafür werde ich ihm ewig dankbar sein. Aber Erbschaft brauche ich keine, denn ich wünsche, dass er noch 300 Jahre lebt. Nein, so alt ist noch kein Bierversäuberer geworden. Bist doch ein guter Kerl, trotz der roten Haare. Dass ich nun ohne Erbschaft keine von denen erheiraten kann, die roten Haare bloß an einem Universalerben verzeihlich finden, das ergibt sich ja von selbst. Nein? Ich heirate, die dem Titus sein Titus nicht zum Vorwurf machen kann. Die schon auf den rotkopferten Pover Diabel ein bisschen ein Schneid gehabt hat. Und das, glaube ich, war bei dieser da der Fall. Was? Der Musititus? Wird der deinige? Adieu. Die gnädige Frau wünscht, dass man sie hier nicht ferner störe. Adieu, Monsieur Titus. Ich gratuliere zur schönen Wahl. Da heißt's wohl gleich und gleich gesellt sich gern. Was? Ja, du tust aber, als wenn ich da gar nichts dreinzureden hätte. Ich weiß, Herr Vetter, die roten Haare missfallen Ihnen. Sie missfallen fast allgemein. Warum aber? Weil der Anblick zu ungewöhnlich ist. Wenn's recht viel gäbe, da käme die Sache in Schwung. Und dass wir zu dieser Vervielfältigung das Unsere beitragen werden, da kann sich der Herr Vetter verlassen drauf.